Am Anfang jeder Entwicklung stand sonst stets eine Notwendigkeit und sie schuf sich die Möglichkeiten. Man baute eine neue Eisenbahnstrecke, wenn irgendein Zweck des Verkehrs dieses Mittel heischte. Da schenkte die Technik der Welt die drahtlose Telefonie als Unterhaltungsmittel. Wir haben ein Mittel und wissen noch keinen Zweck. Ludwig Capella, 1924. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Bert Brecht, 1932. So ganz stimmt das nicht. Man wusste schon, was man sagen wollte. Und einen Zweck hatte man auch für das Mittel. Mann, Hans Bredow zum Beispiel. Erholung, Unterhaltung und Abwechslung lenken den Geist von den schweren Sorgen des Alltags ab, erfrischen und steigern die Arbeitsfreude. Aber ein freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Hier setzt die Aufgabe des Rundfunks ein. Und wenn es auf diese Weise gelingen sollte, allen Schichten der Bevölkerung künstlerisch und geistig hochstehende Darbietungen aller Art zu Gehör zu bringen, wenn gleichzeitig der Industrie ein neues Betätigungsfeld eröffnet und damit für Arbeiter und Angestellte Arbeitsmöglichkeit geschaffen wird, dann wirkt der Rundfunk aufbauend. Und das deutsche Volk hat ein Recht auf ihn.